Es ist paradox. Während die Krise einerseits verkannt und kleingeredet oder schlicht nicht beachtet wird, macht sich andererseits ein unguter Fatalismus breit. Manche verlieren die Hoffnung, dass sich die Entwicklung noch stoppen lässt, und zwar noch ehe wir wirklich konsequent versucht haben, gegenzusteuern. Wie oft hört man heute, das bringt doch alles nichts, oder was kann hier schon der Einzelne tun? Oder den Vorwurf, nur die naiven Weltenretter glauben noch an eine Wende. Doch Schwarzmalerei dieser Art ist nicht angebracht. Denn wir haben tatsächlich noch die Chance, das scheinbar Unabwendbare zu verändern. We can bend the curve. Wir können die Kurve kriegen und den exponentiellen Anstieg an Naturvernichtung stoppen und sogar umkehren. Hinter dieser Aussage stecken wissenschaftliche Studien, in denen die Entwicklung der Biodiversität in unterschiedlichen Zukunftsszenarien modelliert wurde. Die gute Nachricht lautet, wenn wir jetzt auf verschiedenen Ebenen ansetzen, lässt sich der Schwund an Biodiversität bis zum Jahr 2030 anhalten und bis zur Mitte des Jahrhunderts sogar in einen Anstieg umdrehen. Dafür braucht es im Wesentlichen drei Maßnahmenpakete, zu denen erstens größere und besser gemanagte Schutzgebiete zählen, die Schutz und nachhaltige Nutzung vereinbaren, sowie die großflächige Renaturierung von degenerierten Flächen. Mehr dazu in Kapitel 6. Dazu braucht es zweitens ein weniger an industrialisierter Landwirtschaft in vielen Staaten auf der Nordhalbkugel und ein mehr an Erträgen in Ländern, in denen die Landwirtschaft oft sehr ineffizient ist und wo die bereits vorhandenen Äcker ohne allzu großen Aufwand mehr produzieren könnten. Mehr dazu in Kapitel 5.